20. Wir üben wieder ein wenig die Aussprache. Hören Sie die Beispielwörter und sprechen Sie sie nach. Achten Sie besonders auf die Aussprache der Buchstaben C und Q. Querido. Calor. Abraço. Cidade. Açores. Cerveja. Joaquim. Alice. Médico.